Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag hier auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Wir knüpfen heute an die Sendung von vor zwei Wochen. Da haben wir uns mit dem gewaltsamen Tod von Kupa Ilunga Medamu Tombo beschäftigt, der 2022 am 6. Oktober verstarb, nachdem er zuvor durch einen Polizeieinsatz ins Koma gedrängt wurde. Zig Beamte stürmten in dem Wohnheim, in dem er lebte, in sein Zimmer, in einem betreuten Wohnen, in dem er wohnte, und fixierten ihn mit dem Knie, saßen auf ihm, drehten ihm die Arme nach hinten und behandelten ihn dermaßen, dass er an den Folgen verstarb. Es laufen verschiedene Verfahren gegen das Land Berlin, sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich. Es gibt eine Ombudsstelle des Berliner Senats, die gesagt hat, dass der Polizeieinsatz völlig falsch war, völlig überzogen war und ursächlich mitverantwortlich für den Tod ist. Das ist, gelinde gesagt, das Allermindeste, was man dazu sagen kann. Es gibt auch Angehörige und Unterstützerinnen von Menschen, die rassistische Polizeigewalt erfahren haben, die sprechen hier von Mord. Und wir wissen nicht genau, wie die juristische Auseinandersetzung ausgehen wird. Die politische Auseinandersetzung in Berlin wird jedoch darum immer größer. Vor einigen Wochen, am Todestag, am dritten Todestag von Kupa Ilunga Medamu Tombo, war eine Kundgebung, und zwar auf dem Kreuzberger Oranienplatz. Dort gibt es ein Denkmal für die Opfer der Polizeigewalt oder rassistischer, tödlicher Gewalt. Und da haben viele Initiativen gesprochen, denen wir heute ein wenig das Wort geben wollen. Letzte Woche hatten wir uns mehr um die Angehörigen und Anwälte und Leute, die direkt an dem Fall dran sind, beschäftigt, in der vergangenen Sendung vor zwei Wochen. Und diese Woche wollen wir etwas mehr einsteigen in die, ja, würde ich mal sagen, politischen Gruppen, die eben das endemische Problem, das hier systematisches Versagen eigentlich schon angelegt ist in den Richtlinien der Polizei und in ihrer Aufgabenbeschreibung und auch eben die Justiz, die da im Chorgeist handelt und diese Beamten niemals anklagt und sie straffrei davonkommen lässt, die das etwas genauer in die Analyse nehmen. Und ja, das hören wir heute hier in der Sendung, natürlich angereichert mit Musik, damit wir bei all diesen finsteren Themen nicht völlig die gute Laune verlieren oder den Optimismus, dass wir diese Zustände ändern können. Und deswegen fangen wir gleich an mit etwas Radau. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Oh, Troops of Doom hier in einer Neueinspielung der Cavalera Conspiracy. Mit Troops of Doom haben es viele Berlinerinnen und Berliner zu tun, wenn der Notruf 110 gewählt wird. Dann kommen wirklich manchmal Gestalten, die alles nach ihrem Textbuch durchziehen und koste es Menschenleben, wie es wolle. Und bisher scheinbar auch straffrei damit ausgehen. Mal gucken, ob das ewig so bleibt. Jedenfalls gab es am 6. Oktober im Kreuzberger Oranienplatz eine Kundgebung. Und dort wurde gedacht, dem 3 Jahre zuvor durch bei einem Polizeieinsatz getöteten Cooper Ilunga Medar Mutombo. Und in der vergangenen Woche haben wir seine Angehörigen und Anwälte und verschiedene Leute, die sich genau mit dem Fall beschäftigen, gehört. In dieser Woche wollen wir mehr Initiativen in den Raum geben hier in der Sendung, die dort auch geredet haben, aber sich grundsätzlicher mit dem Problem der Polizeigewalt auseinandersetzen. Als erstes hören wir eine Rede von einer Gruppe, die sich diesem Polizeiknien im Nacken angenommen hat. Eine Technik, die aus den USA über den Atlantik rübergeschwappt ist. Viele werden sich vielleicht erinnern an George Floyd und seine Worte "I can't breathe" oder an verschiedene andere Leute, die so zu Tode gekommen sind in solchen Einsätzen. Auch die Berliner Polizei findet es ganz toll, solche Dinge anzuwenden. Gerade gegen People of Color haben sie sich in alter kolonialistischer Sklavenhaltermanier aus dieser Zeit kommen, nämlich diese Polizei- und Würgetechniken, sind sich nicht zu schade, auch das hier zu machen. Und die Initiative heißt Polizei im Nacken. Hört selbst. Hallo, ich bin Niki. Ich bin Teil der Kampagne Polizei im Nacken. Kniefixierung verbieten. Die Kniefixierung ist eine brutale und gängige Sicherheitspraxis. Oder eigentlich sollten wir sagen Unsicherheitspraxis, die von der deutschen Polizei angewendet wird. Bei der Kniefixierung verlagert ein Polizist sein gesamtes Körpergewicht auf den Nacken, Rücken oder die Brust eines am Boden liegenden Menschen. In diesem Moment ist es nahezu unmöglich für den Beamten, seine Kraft zu kontrollieren. Im Moment der Kniefixierung wird das Knie zur unberechenbaren, tödlichen Waffe. Die am Boden liegende Person bekommt oftmals keine Luft. Sie erlebt dabei schwere Verletzungen und Todesangst. Überlebende und ihre Liebsten haben noch viele Jahre mit den gesundheitlichen und sozialen Folgen des Erlebten zu kämpfen. Und immer wieder werden Menschen von der Polizei durch Kniefixierungen getötet. Menschen wie Cooper Ilunga Medard Mutombo, der 2022 in Berlin durch einen Polizeieinsatz aus dem Leben gerissen wurde. Laut Zeugenberichten wendeten PolizistInnen unter anderem eine Kniefixierung auf seinem Nacken an. Cooper Ilunga Medard Mutombo kollabierte, fiel ins Koma und starb 3 Wochen später im Krankenhaus. Er könnte heute noch am Leben sein. Sein Tod ist kein Zufall. Als schwarzer Mann, als Migrant, als psychisch Erkrankter in prekärsten ökonomischen Verhältnissen richtete und richtet sich strukturelle Gewalt auf viele Weisen gegen ihn. Das System hat nicht versagt. Es hat genauso funktioniert, wie es soll. Kniefixierungen werden dann angewendet, wenn eine Person bereits am Boden liegt und oftmals bereits gefesselt ist. Es geht hier nicht um Sicherheit. Es geht um sichtbare und spürbare Unterwerfung. Es geht auch um Signale an die Umstehenden, wenn es zum Beispiel in der Öffentlichkeit passiert. Das ist eine Botschaft, die uns sagen soll, passt auf, wie ihr handelt, weil wir sind mächtiger und wir können mit euch machen, was wir wollen. Die Polizei schützt nicht Menschen, sie beschützt eine Ordnung. Und wer in dieser Ordnung keinen guten Platz hat, erfährt brutalste Gewalt. Die Frage, wer erinnert und wer aktiv vergessen wird, ist auch Teil davon. Auch die Frage, wer Gerechtigkeit erfährt. Aber wir alle stellen uns gegen dieses rassistische System. Wir erinnern an die Toten und kämpfen für die Lebenden. Deswegen wenden wir uns explizit gegen die Vorstellung von perfekten Opfern, deren Schmerzen erst dann anerkannt werden, wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Wir wenden uns gegen eine Empathie, die an Bedingungen geknüpft ist. Jede einzelne Person ist eine zu viel. Wir stehen solidarisch an der Seite der Angehörigen im Kampf um Gerechtigkeit in einem ungerechten System. Und im Kampf für das Erinnern an Kupa Ilunga Medard Mutombo. Wir fordern eine lückenlose, transparente Aufklärung der tödlichen Polizeigewalt an Kupa Ilunga Medard Mutombo. Wir fordern Konsequenzen für alle beteiligten PolizeibeamtInnen. Wir fordern ein generelles Verbot und die soziale Ächtung der Kniefixierung. Und wir fordern die Unterstützung der Angehörigen von Kupa Ilunga Medard Mutombo. Es braucht Reparationen für diese Gewalt. Kein Vergeben, kein Vergessen. No justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace. Ich mache so lange weiter, bis alle mitmachen. No justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace. Danke. Yeah. Nachdenkliche Klänge hier von der Band Katatonia auf Radioaktiv Berlin. Wir berichten von einer Kundgebung in Gedenken an Cooper Ilunga Medamo Tombo, die am 6. Oktober auf dem Kreuzberger Oranienplatz stattfand. Ebenfalls dort geredet hat die Gruppe Migrantifa, und das ist, was Sie zu sagen hatten zu dieser Problematik der Polizeigewalt. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Vor erst 6 Tagen standen wir hier auf dem O-Platz, um unsere ermordeten Geschwister zu gedenken. Heute stehen wir schon wieder hier, um an einen unserer ermordeten Geschwister zu gedenken. Cooper Ilunga Meda, der brutal von diesem Staat ermorden worden ist. Allerdings trauern wir nicht nur, wir sind verdammt wütend. Wir sind richtig wütend. Wie kann es sein, dass wir hier widerstehen? Wann ist es genug? Wann hören sie auf, uns zu ermorden? Es ist ziemlich klar, sie werden nicht aufhören. Die Polizei schützt in diesem System nicht uns. Sie schützt Eigentum, weiße Vorherrschaft und kapitalistische Ordnung. Tödliche Polizeigewalt wird medial und juristisch gerechtfertigt. Angehörige werden alleine gelassen, Communities retraumatisiert. Der Staat betreibt gezielt Verdrängung, Vertuschung und Täter-Opfer-Umkehr. Dieses System wird nie Gerechtigkeit bringen. Dieses System muss gestürzt werden. Schauen wir in den Sudan, in die Demokratische Republik Kongo, Sierra Leone. Es sind ihre Kriege, es ist ihr Kapital, doch es bleibt unser Blut, es bleibt unser Leben. In Deutschland leben wir nicht einfach zufällig. Wir wurden in diese Diaspora gezwungen. Durch koloniale Kontinuität und ökonomische Ausbeutung in unseren Heimatländern. Und hier sind wir der Gewalt des Staates, seiner Polizei, seiner Behörden und seinen faschistischen Strukturen ausgesetzt. Der Mord an Meda zeigt die Zuspitzung dieser Realität. Es ist nicht ein Fehlverhalten eines einzelnen Beamten, sondern das Resultat eines Systems, das unser Leben als verzichtbar behandelt. Wenn rassifizierte Menschen von der Polizei in die Psychiatrie eingewiesen werden, ist das in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zu einem sind sie überproportional von Zwang, Stigmatisierung und Gewalt betroffen, sobald die Polizei und Psychiatrie zusammentreffen. Eine psychische Krise wird dann nicht primär als gesundheitliches Problem verstanden, das Fürsorge und Unterstützung erfordert, sondern als Sicherheitsrisiko, das kriminalisiert und kontrolliert werden muss. Für rassifizierte Menschen bedeutet das, dass ihr Leiden nicht ernst genommen, sondern diszipliniert und bestraft wird. Dieses Muster ist nicht zufällig, sondern Teil einer langen kolonialen Kontinuität. Viele Gewaltpraktiken, wie zum Beispiel die Würgegriffe, wurden in den kolonialen Kontexten erprobt, weiterentwickelt und anschließend unter anderem nach Europa zurückgebracht. Wenn rassifizierte Menschen in einer psychischen Krise, also durch die Polizei mit Zwang in die Psychiatrie gebracht werden, spiegelt sich darin nicht nur eine akute Eskalation, sondern auch die Fortsetzung dieser kolonialen Machtstrukturen. Psychische Krisen werden so nicht als menschliches Leiden anerkannt, sondern als Störung der gesellschaftlichen Ordnung behandelt. Damit zeigt sich, dass es um ein strukturelles Problem geht, das über den einzelnen Einsatz hinausgeht und die tief in die Geschichte von Polizei, Rassismus und Kontrolle eingebettet ist. Es geht hier nicht um ein individuelles Fehlverhalten, sondern um eine Struktur, die migrantisches Leben abwertet und kriminalisiert. Die Polizei handelt im Auftrag und im Interesse eines Staates, der Rassismus systematisch organisiert. Ob an den Außengrenzen Europas, in Abschiebeknästen oder bei tödlichen Polizeieinsätzen. Medard wurde ermordet, weil in Deutschland ein Leben wie seines als weniger wert gilt. Ob Meda, Lorenz, Nelson, Sonja, die Namen sind vielfältig, die Tat ist immer die gleiche. Es ist Rassismus. Sie wurden von Institutionen ermordet, die behaupten, Sicherheit zu schaffen, aber in Wahrheit bekämpfen sie unsere Existenz. Unser Widerstand wird weiter wachsen. Mit jedem Fall von rassistischer Gewalt, bei der TäterInnen straflos bleiben. Mehrads Tod war das Ergebnis von einem konsequent rassistischen System. Genauso wie die Kugeln, die Lorenz töteten und die Schlinge um Sonjas Hals. Wirkliche Sicherheit entsteht zwischen uns. Wirkliche Sicherheit für alle bedeutet langfristig und gerechten Zugang zu Essen, Bildung, Gesundheit, Bewegungsfreiheit und Wohnraum. Damit wir sicher sein können, dass jede rassistische Handlung durch die Hände von Bullen des Rechts-, Gesundheits- und Bildungssystems nicht mehr konsequenzenlos bleiben können. Weil wir uns darauf verlassen, dass wir einander nicht vergessen, dass wir einander nicht egal sind und dass wir füreinander kämpfen, auch über den Tod hinaus. Für uns heißt Gerechtigkeit erinnern, benennen, organisieren. Es bedeutet, migrantische und antifaschistischen Selbstschutz aufzubauen. Es bedeutet, dass wir selbst schützen müssen. Denn keine Bodycam und auch keine unabhängige Kommission wird uns retten. Wir haben nur uns, wir müssen uns selber retten. Deshalb kämpfen wir hier in Berlin und weltweit. Diese Kämpfe sind verbunden, von Hanau bis Gaza, von Halle bis München. Die Orte der Gewalt sind vielfältig, aber unsere Antwort ist eine gemeinsame. Wir müssen weiter solidarische Räume des Widerstandes schaffen. Wir müssen auf Demos gehen, Küfers organisieren, lasst uns politische Treffen organisieren. Wir brauchen Trauer- und Erinnerungsorte. Wir müssen unsere Wut sichtbar machen, weil wir sind alle wütend hier. Wir sind alle scheiß wütend. Wir müssen einander stärken und füreinander sorgen. Denn nur so können wir dieses rassistische System zum Einsturz bringen. Wir organisieren uns. Für Mehdad, für Lorenz, für Mohammed, für Christi, für Nelson, für Uri, für Hosei und so, so viele mehr. Für alle, deren Namen sie uns gar nicht erst sagen wollen. Kein Vergeben, kein Vergessen. Yalla Migrantifa, no justice. No peace. No justice. No peace. Abolish the police. Vielen Dank. face weird. I am somebody that they feared. I just wanna play my bass here. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht's aus. Radioaktiv hier auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das ist in Berlin die 88,4 UKW Megahertz und in Potsdam und Umgebung die 90,7. Das wird aber leider nur noch bis Ende diesen Jahres so sein, denn die MABB, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, hat sich entschieden, dem freien Radios, die unkommerziell Radio machen, Bürgerinnen und Bürger dieser beiden Bundesländer, die UKW-Frequenz zu entziehen und uns ins Internet zu verbannen und auf Kabel. Naja, ob ihr uns dann alle noch weiter folgen werdet, das werden wir herausfinden. Ich hoffe ja sehr. Und vielleicht ist es auch noch nicht das Ende vom Lied, dass wir irgendwann wieder zurück sind auf UKW. Wir werden sehen. Aber solange wir hier noch zu hören sind, werden wir natürlich weitermachen mit voller Kraft. Und es geht hier um eine Berichterstattung von einer Kundgebung gegen rassistische, tödliche Polizeigewalt, die stattgefunden hat in Gedenken an Kuba Ilunga Medar Mutombo am 6. Oktober 2025 auf dem Kreuzberger Oranienplatz. Das war sein dritter Todestag. Gerade hat eine Ombudsstelle des Senats, des Berliner Senats, festgestellt, dass das Polizeiverhalten ursächlich oder mitursächlich für den Tod von Kuba Ilunga Medar Mutombo war. Andere Leute gehen da wesentlich weiter und sprechen von Mord. Wir haben als nächstes einen Redebeitrag aufgenommen von der Gruppe Death in Custody, also Tod in Gewahrsam. Das ist die Themen, mit denen die sich beschäftigen, und ihr hört selbst. Hi, ich grüße euch alle im Namen der Recherchegruppe von der Kampagne Death in Custody. Wir treffen uns hier, weil heute vor genau 3 Jahren wieder ein Mensch durch die Polizei getötet wurde, der eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Wir alle gedenken Kuba Ilunga Medar Mutombo, der am 6. Oktober 2022 in Berlin infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes starb. Er wurde 64 Jahre alt. Durch seinen Tod vor 3 Jahren und die verschleppte Aufklärung seiner Todesumstände durch die sogenannte Justiz hat sein Bruder Mutombo Mansamba, ich denke, jeden Glauben an die deutsche Justiz verloren. Damit steht er nicht alleine da. Seit 3 Jahren kämpft er gegen alle behördlichen Widerstände um Aufklärung der konkreten Todesumstände seines Bruders und um Konsequenzen für die Verantwortlichen. Wir stehen solidarisch an seiner Seite. Die Angehörigen von Menschen, die durch Polizeigewalt getötet werden oder im Knast ihr Leben verlieren, werden mit dem Verlust ihrer Angehörigen oft alleine gelassen. Nicht nur müssen sie die Trauer ertragen und ohne eine geliebte Person weiterleben, sondern noch dazu wird die getötete Person, wie wir auch gerade schon gehört haben, in den Medien und in den Pressemitteilungen der Polizei stigmatisiert als aggressiv und gewalttätig, um im Nachhinein die tödliche Polizeigewalt zu rechtfertigen, die ihnen das Leben genommen hat. Das ist nichts anderes als Täter-Opfer-Umkehr. Mutombo Mansamba musste noch dazu auch ganz allein die Kosten der Bestattung seines Bruders tragen. Dabei war nicht er derjenige, der ihn aus dem Leben gerissen hat, sondern das war die Berliner Polizei. Ich bin froh, dass wir die heute hier nicht sehen müssen. Dass es Pflichtverletzungen der Berliner Polizei waren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die für den Tod von Kuba Ilunga Medar Mutombo verantwortlich waren, das hat jetzt vor kurzem auch die Ombudsstelle des Berliner Landesantidiskriminierungsgesetzes festgestellt. Damit hat sie ausgesprochen, was die Anwältin, sein Bruder, Unterstützerinnen seit Jahren sagen. Also ich bin froh, dass die Ombudsstelle das jetzt festgestellt hat, und ich hoffe, dass das die Aufklärung unterstützt. Aber ich denke, auch ohne diese Ombudsstelle wären wir uns hier alle einig, dass Kuba Ilunga Medar Mutombo noch leben würde, wenn die Polizei nicht über ihn hergefallen wäre. Denn sie haben ihn zum Beispiel in einer Sprache angesprochen, die er nicht verstehen konnte. Und außerdem haben sie ihn, wie wir gerade schon gehört haben, in Bauchlage fixiert. Das ist mordsgefährlich. Polizei ist ganz eindeutig nicht kompetent, solche Situationen, so Konfliktsituationen mit Menschen in psychischen Krisen, so zu lösen, dass die Betroffenen die Situation überleben. Bislang verzeichnen wir unter doku.deathincustody.info über 280 Todesfälle in Haft, Polizeigewahrsam und durch Polizeigewalt. All diesen Todesfällen gehen Rassismus und sonstige soziale Ausgrenzung voraus. Etwa aufgrund von Armut oder psychischen Erkrankungen oder auch nur zugeschriebenen psychischen Erkrankungen. Besonders häufig sind es eben, das ist uns allen aufgefallen, einige Namen sind schon gefallen, besonders häufig sind es Menschen in psychischen Krisen, die solche Gewahrsamssituationen mit der Polizei oder so Konfrontationen nicht überleben. Dabei muss gerade ihnen besondere Rücksichtnahme entgegengebracht werden. Das schuldet der deutsche Staat ihnen nicht nur wegen ihrer besonderen Verwundbarkeit, sondern auch, weil Deutschland in seiner faschistischen Vergangenheit, Deutschland hat ein skrupelloses Mordprogramm auf sich geladen, die sogenannte Euthanasie, ja, also das systematische Töten von behinderten Menschen, von für behindert erklärten Menschen, von psychisch kranken Menschen. Diese Schuld kann niemals abgetragen werden. Aber zumindest könnte man versuchen, jetzt umso mehr darauf zu achten, dass nicht im geringsten neue Schuld mit Vergleichbarkeit auf sich geladen wird. Da versagt der deutsche Staat maßlos. Wir gedenken, wie meine VorrednerInnen heute auch schon gesagt haben, hier heute nicht allein Kupa Ilunga Mina Mutombo, sondern all der Menschen, die durch Polizei und Staatsgewalt getötet wurden. Nur exemplarisch möchte ich auch eben einige ihrer Namen nennen. Wir gedenken Nelson, der am 1. August 2025 in der JVA Ottweiler durch, man nennt es Suizid, starb. Da sein Körper aber starke Verletzungsspuren aufwies und er dann auch von einer umfassenden Untersuchung ausgeschlossen war, weil er vorher eingeäschert wurde, also sein Körper, ist auch unklar, ob er nicht doch auch durch körperliche Gewalt getötet oder in den Suizid getrieben wurde. Er wurde nur 15 Jahre alt. Wir gedenken Lorenz A., der in der Nacht zum 20. April in Oldenburg von hinten von der Polizei erschossen wurde. Er wurde 21 Jahre alt. Doch wir wollen auch derer gedenken, die letztes Jahr aus dem Leben gerissen wurden. Ja, also ich habe letztes Jahr schon diese Namen genannt, die jetzt kommen. Ich mache es kurz, aber ich möchte sie trotzdem nennen. Wir gedenken des aus Guinea geflüchteten Ibrahim Abari, der am 6. Januar 2024 in einer psychischen Krise war, als die Polizei Mülheim Tasergewalt einsetzte, die er nicht überlebte. Er war 26 Jahre alt. Wir gedenken Lamine Touray, den die Polizei in Nienburg am 30. März 2024 mit 8 Schüssen tötete. Er war 46 Jahre alt. Der gebürtige Gambier war in einer psychischen Ausnahmesituation. Seine Freundin rief deswegen einen Krankenwagen. Manchmal ist es nicht die Polizei, die man ruft, sondern ein Krankenwagen, um medizinische Hilfe zu bekommen. Und stattdessen kam die Polizei mit vielen Beamtinnen. Das muss man einfach immer bedenken, wenn man einen Krankenwagen ruft oder die Polizei. Potenziell kann das lebensgefährlich sein für die betroffene Person. Die Polizei lehnte Angebote der Freundin ab, Lamine Touray zu beruhigen, und hetzte stattdessen einen losgeleinten Polizeihund auf ihn. Später behauptete die Polizei, Lamine Touray hätte seine eigene Freundin mit einem Messer bedroht, was in der Presse vielfach unkritisch wiedergegeben wurde, und dem widersprach auch die Freundin. Sie sagte, sie haben ihn wie ein Tier im Wald erschossen. In wenigen Tagen, am 10. Oktober, ist der World Mental Health Day. Dieser Tag weist darauf hin, dass die Gesellschaft, in der wir leben, Menschen krank macht, sie an den Rand der Verzweiflung drängt. Menschen in solchen Ausnahmezuständen laufen besondere Gefahr, durch Polizeigewalt getötet zu werden, in Gewahrsam oder in Knästen ihr Leben zu verlieren oder durch Gewalt bei psychiatrischen Zwangsbehandlungen getötet zu werden. Die Forderungen, die Mutombo Mansamba unmittelbar nach dem Tod seines Bruders formulierte, sind immer noch aktuell. Er fordert gemeinsam mit Reach Out die sofortige Suspendierung aller am Einsatz gegen seinen Bruder beteiligten Polizeibeamtinnen. Dieser Forderung schließen wir uns an. Wir wollen unser Beileid ausdrücken und am Beispiel mit dieser Kundgebung zeigen, dass wir dieses himmelschreiende Unrecht nicht unwidersprochen lassen und lassen werden. Nur ganz selten schaffen es die Hinterbliebenen von Opfern tödlicher Polizeigewalt, die Aufklärung dieser Gewalt durch öffentlichen Druck weiter zu betreiben. Wir möchten dazu beitragen, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Nächstes Jahr sind wir wieder hier, wenn es sein muss. Und wir fordern gemeinsam mit Mutombo Mansamba lückenlose Aufklärung der Todesumstände, Konsequenzen für die Verantwortlichen und endlich ein Ende des Tötens von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. No justice, no peace. Wer diese Sendung nochmal hören will, der kann im Internet unseren Podcast abrufen, zu finden auf unserer Blogseite. Die heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich sage das nochmal an, radioaktivberlin, ein Wort, .nostate.net. Ja, no state, halt auf Deutsch no state geschrieben, N-O-S-T-A-T-E. Und da werdet ihr in einigen Stunden den Podcast dieser Sendung finden und natürlich auch viele andere, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Sondersendungen. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch gefällt, verlinkt es, schickt es Freundinnen und Freunden oder in den sogenannten sozialen Netzwerken. Wir freuen uns, wenn die Sendung weiter verbreitet wird. Radioaktiv Berlin, ihr hört jetzt einen Redebeitrag einer Initiative in Gedenken an Fethullah Aslan, einen Kurden, der zu Tode gekommen ist im Abschieberegime dieses Landes, dieses Bundeslandes, dieses Staates. Hört selbst. Die Initiative hat sich gegründet nach dem Tod Fethullah Aslans vor einem Jahr. Und Fethullah war politisch verfolgter Kurde, kurz vor Abschiebung, der vermeintlich als letzte Tat sich selbst das Leben nahm. Genauso wie weitere 22 Kurdinnen in den letzten 2 Jahren. Der Tod Fethullah Aslans und alle ähnlichen Fälle müssen von unabhängigen Stellen aufgeklärt werden. Die rassistischen und diskriminierenden Strukturen des Asylsystems müssen durch menschenwürdige Schutzpolitik ersetzt werden. Abschiebungen, die zu Folter und Tod führen, müssen gestoppt werden. Der Tod Fethullahs und Medards ist kein Einzelfall. Er ist Ergebnis eines Systems, das Schutzsuchende entrechtet und gefährdet. Wir fordern den Bruch mit dieser Politik und kämpfen für Gerechtigkeit und Solidarität. Dieses tödliche System muss im Namen aller Opfer gestürzt werden. Das deutsche Asylsystem ist Teil einer imperialistischen Struktur, die Menschenleben auf wirtschaftliche und strategische Interessen unterordnet. Und obwohl Fethullah im Krankenhaus beobachtet werden sollte, wird behauptet, Fethullah habe sich selbst mit einer Plastiktüte das Leben genommen. Und diese Darstellung wirft viele Fragen auf. Wie konnte das unbeobachtet geschehen? Warum wurden seine Angst vor Abschiebung und sein Suizidrisiko nicht ernst genommen? Der Fall zeigt das Versagen eines Systems, das Schutzsuchende im Stich lässt. Die deutsch-türkische Zusammenarbeit fördert systematisch Menschenrechtsverletzungen. Trotz Erdogans repressiver Politik und Verfolgung von Kurdinnen betont Deutschland die enge Partnerschaft und ignoriert die Gefahren für Geflüchtete. Und diese Allianz unterstützt damit direkt die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung. Die Ablehnung von Fethullahs Asylantrag resultierte genau daraus. Dass vermeintlich durch einen Zustellungsfehler die Frist zur Einlegung seines Rechtsmittels verpasst habe und sein Rechtsbehelf aus bürokratischen oder formalen Gründen abgewiesen wurde. Und das System ignoriert seine traumatischen Erfahrungen sowie die Lebensrealität von Geflüchteten, die von Unsicherheit und häufiger Umverlegung geprägt sind. Aus Angst vor Abschiebung floh Fethullah nach Belgien. Er kehrte zurück nach Deutschland, wurde erneut abgelehnt. Als letzte Maßnahme suchte er sich aktiv Hilfe und Schutz, doch das BAMF reagierte mit Polizeieinsätzen und Einweisungen in psychiatrische Kliniken. Dort verlor er unter fragwürdigen Umständen sein Leben. Der Tod des kurdischen politisch Schutzsuchenden Fethullah Aslan stellt das Versagen des deutschen Asylsystems dar. Obwohl die Behörden von Suizid sprechen, bestehen erhebliche Zweifel und Hinweise auf mögliche Vertuschung. Fethullahs Schicksal steht symbolisch für ein System, das Schutzsuchende zermürbt, in Verzweiflung treibt. Denn eins steht fest, etwas wie Suizid in Gewahrsam gibt's nicht. Das ist in jedem Fall Mord. Fethullah floh aus Kurdistan vor Verfolgung und Folter durch den türkischen Staat. In Deutschland suchte er Schutz, fand jedoch Ablehnung und bürokratische Schikanen. Belege für erlittene Folter wurden ignoriert, sein Asylantrag scheitert anscheinend an formalen Hürden. Wir sehen, durch die Asylpolitik und strukturelle Repressionen in Deutschland haben in den letzten 2 Jahren mindestens 22 kurdische Geflüchtete ihr Leben genommen. Diese Suizide sind keine einzelnen Tragödien, sondern Ausdruck systematischer Gewalt. Statt Schutz zu bieten, sperrt das deutsche Asylsystem Menschen in unsichtbare Belagerungen ein. Wir als Initiative haben erst vor kurzem von Kupa Ilunga Medards Tod gehört und bekunden den Hinterbliebenen unser Beileid und unsere Solidarität. Die Parallelen der unzähligen Schicksale zwingen uns, Schulter an Schulter zu kämpfen. Unser Ziel ist es, diese Versäumnisse, diese Repression und die systematische Ungerechtigkeit sichtbar zu machen, die Stimme der zum Schweigen Gebrachten zu sein. Wir werden die Tode von Kupa Ilunga Medard und Fethullah Aslan und viele andere Geflüchtete nicht vergessen. Diese Todesfälle sind kein Schicksal, sind Resultat politischer Entscheidungen. Deshalb muss Rechenschaft gefordert werden und dieses System sich ändern. Zum Abschluss unserer Berichterstattung über die tödlichen Folgen von Polizeigewalt hören wir Vanessa Thompson, eine Aktivistin und Wissenschaftlerin, die sich sehr stark mit abolitionistischen Theorien beschäftigt. Hört selbst. Ja, ich bin Vanessa Thompson, organisiere schon seit vielen, vielen Jahren gegen rassistische Polizeigewalt in abolitionistischen Kollektiven weltweit, war unter anderem Mitgründerin der Initiative für Christi Schwundeck. Ich werde ein paar Worte zu den polizeilich sanktionierten Ermordungen sagen, aber vor allem bin ich hier, um mein Beileid auszudrücken und meine Solidarität und möchte den Genossinnen danken, die das organisiert haben. Liebe Genossinnen, und liebe Freundinnen, wir kommen heute hier zusammen, um Kupa Ilunga Medard Mutombo zu gedenken, der am 6. Oktober vor 3 Jahren nach einer brutalen Fixierung und Festnahme durch die Cops im Krankenhaus verstarb. Mutombo befand sich in einem Wohnheim in Spandau für seelisch und psychisch krank gemachte Menschen. Er sollte in ein Krankenhaus verlegt werden. Für die Überführung wurden 3 Cops, ein Arzt und ein Krankenwagen gerufen. Als Mutombo seine Tür öffnete und die Polizei sah, geriet er schnell in Panik, wer kennt das nicht, und wollte seine Tür vor Angst vor der Polizei wieder schließen. Die Beamtinnen wendeten massive, brutale Gewalt gegen ihn an, warfen ihn auf den Boden, fixierten ihn, er blutete aus dem Gesicht. Sie drückten ihm das Knie in den Nacken, auch das kennen wir auch, die sich immer wiederholenden Bilder. Mutombo hörte auf zu atmen. Verunmöglichung von Atmen für die Polizierten ist auch kein Einzelfall, sondern etwas, was sich seit Jahrhunderten wiederholt. Obwohl ein Arzt und ein Krankenwagen vor Ort waren, dauerte die Wiederbelebung mehr als 20 Minuten. Mutombo wurde in das Klinikum in Spandau verlegt und 3 Tage später aufgrund lebensbedrohlicher Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustands in die Charité eingewiesen. Sein Bruder wird erst 7 Tage nach dem Ereignis benachrichtigt. Auch das ist eine Verlängerung der Gewalt, die die Betroffenen und Angehörigen erfahren müssen, mit Bezug auf, dass sie beispielsweise nicht benachrichtigt werden, dass sie um den Körper der Angehörigen kämpfen müssen, um den überhaupt sehen zu können. Keine psychosoziale Beratung, keine weitere Unterstützung, das systematische Alleinlassen. Wir sagen nicht, dass er seinen Verletzungen erlag. Wir sagen, dass wieder ein geliebter Mensch vom rassistischen und kapitalistischen Staat in Uniform getötet wurde. Wir sagen, dass erneut eine schwarze Person aus unserer Klasse psychisch krank gemacht und verletzlich vom Staat ermordet wurde. Vor ein paar Wochen hat nun auch die Leiterin des unabhängigen LADG, Landesantidiskriminierungsgesetzes, der Ombudsstelle festgestellt, dass dieser tragische Tod vermeidbar war. Nach 3 Jahren hat sie das festgestellt. Thanks for nothing. Die Ombudsstelle empfahl eine öffentliche Entschuldigung bei Mutombos Familie, eine inklusive Anerkennung der institutionellen Verantwortung für seinen Tod, die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von mindestens 45.000 Euro sowie zahlreiche strukturelle Veränderungen, damit solche Todesfälle in Zukunft nicht mehr passieren. Zu den strukturellen Veränderungen, die da gefördert werden, habe ich mal kurz recherchiert. Ich zitiere: Verbindliche Richtlinien für solche Polizeieinsätze, eine Anpassung von Aus- und Fortbildungsinhalten bei der Polizei, die Vergabe einer unabhängigen Studie zu Polizeieinsätzen mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen sowie die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung dieser Empfehlungen. Bis heute hat die Senatsverwaltung diese Empfehlung nicht umgesetzt, daher spricht die Ombudsstelle eine formelle Beanstandung aus gegenüber der Berliner Polizei. Dies wird laut der Leiterin als das schärfste Schwert betrachtet. Formelle Beanstandung. Hier wird mehr als deutlich, dass der Antidiskriminierungs-Antirassismus nicht im geringsten in der Lage ist, den staatlichen Rassismus und staatliche Gewalt, die ein Instrument des Kapitalismus ist, zurückzudrängen. Er ist höchstens in der Lage, gewisse Institutionen wie Medienhäuser, Kulturinstitutionen, Universitäten oder auch die Polizei zu diversifizieren. Aber an der systematischen Ermordung unserer Geschwister, an geflüchteten Menschen, Migrantinnen und rassifizierten Menschen aus unserer Klasse, aber auch an den weißen, verarmten und wohnungslosen Menschen, Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden, für ihre Überlebensstrategien kriminalisiert werden, wird dieser vermeintliche Antirassismus nichts ändern, rein gar nichts. Weitere Fortbildungen oder auch Richtlinien, noch eine Arbeitsgruppe, aber auch Studien, denn surprise, wir haben die Daten seit mehr als Jahrzehnten vorgelegt. COP hat den Lead übernommen, andere sind gefolgt, wir haben unsere Daten von unten. Wir brauchen nicht eine weitere Forderung nach irgendeiner Studie. Wir wissen, was passiert. Das heißt, dass sich rein gar nichts an der systematischen Funktion der Polizei im Kapitalismus ändern wird, wenn wir es nicht erzwingen und uns organisieren und weiter organisieren, um die Macht des repressiven Staates sowie der disziplinierenden Institutionen zurückzudrängen. We cannot reform ourselves out of this hell. Meine Gedanken und mein Herz sind heute bei der Familie von Mutombo, seinem Bruder, der den Kampf nicht aufgibt, und allen Menschen, die ihn unterstützen. Mutombo, wir vergessen dich nicht. Wir stehen an deiner Seite und an der Seite deiner Liebsten. Wir erinnern dich nicht nur, wir kämpfen für dich. Wir kämpfen gemeinsam. Erinnern heißt kämpfen. Es sollte längst klar sein, dass die Polizei eine Institution ist, die die kapitalistische Eigentumsordnung schützt und damit auch zunehmend die Kriminalisierung der verarmten Klassen, der Migrantinnen und psychisch und mental krank gemachten Menschen vorantreibt, inklusive der Ermordung. Ihr Schutz bedeutet unsere Kriminalisierung und Tötung. Das lässt sich nicht reformieren. Das ist die Rolle der Polizei, ihre Aufgabe. Das ist kein polizeiliches Versagen, sondern polizeiliche Normalität, der Status quo. Wenn ich an Mutombo denke, dann denke ich an Christi Schwundeck. Ich denke an Miriam Dessart, an Joseph Berdichevsky, an Mohamed Idrissi, an Mohamed Lamin Dramé, an Sammy Baker, an Zoy, an Ante P., an Ertekin Ö. und an Uysin Ö. Das sind nur einige Namen derjenigen, die in den letzten Jahren von den Cops erschossen wurden oder durch sie zu Tode gekommen sind. Alles Menschen, die sich in psychischen Krisensituationen befanden oder psychisch krank gemacht wurden. Dazu kommen so, so viele mehr, die einer psychiatrischen Einrichtung, einem Abschiebelager oder einem Gefängnis als durch den staatlichen Krieg gegen Migrantinnen, Asylsuchende, gegen mittellose und wohnungslose Menschen, gegen Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden oder mehrfach marginalisierte Menschen in Deutschland ermordet werden. Dieses Jahr sind bereits 21 Menschen von der Polizei erschossen worden oder in Gewahrsam getötet worden. Und das sind nur die Namen, von denen wir wissen. Letztes Jahr waren es 21. Nicht nur diese Zahlen zeigen, dass polizeiliche Kriminalisierung und Kontrolle, und dazu gehört natürlich auch Mord, zur kapitalistischen Krisenregulation auch in Deutschland längst Alltag ist. Diejenigen von uns, die schon lange gegen polizeiliche Gewalt und verschränkte Formen der staatlichen Gewalt in Deutschland kämpfen und darüber hinaus, die sich rassistisch ausdrückt, aber eben nicht nur, wissen, dass diese Morde das Resultat der ansteigenden Strafengewalt und organisierten Überflüssigkeitsmachung im neoliberalen und zunehmend autoritär formierten Kapitalismus sind. Das meinen wir, wenn wir sagen, dass das keine Einzelfälle sind. Seit über 40 Jahren werden gesellschaftliche Krisen produziert durch das kapitalistische System, zunehmend durch strafende Techniken und Gewalt gemanagt. Wir beobachten weltweit eine Expansion polizeilicher Macht nach innen und Militarisierung und Krieg nach außen. Dass Polizei, Knäste und Grenzen Methoden des Kapitalismus sind, um Ausbeutung zu organisieren, die kapitalistische Eigentumsverhältnisse abzusichern und die Bevölkerung zu disziplinieren, ist nichts Neues. Das sind ihre historischen Funktionen. Hören wir auf, die Sprache der Herrschenden zu übernehmen, wenn wir das beschreiben und skandalisieren. Gegenwärtig vor dem Hintergrund vielschichtiger Krisen, kapitalistischer Konkurrenz und dem imperialen Wettlauf um Ressourcen, gerade auch im globalen Süden, werden Menschen dabei zunehmend überflüssig gemacht und systematisch zum Abschuss freigegeben. Schwarze, braune und migrantische Menschen sind überproportional, also das heißt häufiger inhaftiert und werden im Durchschnitt häufiger ermordet. Und zwar nicht einfach, weil sie schwarz oder migrantisch sind, sondern wegen ihrer strukturellen Position in einer rassistischen Klassengesellschaft. Zugleich, und das ist wichtig zu erinnern, denn es geht nicht einfach nur um den Ausgleich dieses Ungleichgewichtes, sondern um ein gewaltfreies Leben ohne Ausbeutung und Entmenschlichung für uns alle. Auch in Deutschland sind die meisten Menschen, die durch die Polizei zu Tode kommen, auch weiße Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und wir müssen gemeinsam kämpfen. Die Systeme der sozialen Massenkontrolle, Unterdrückung und Kriegsführung werden von der herrschenden Klasse weiter ausgebaut, um Armut und Migration zu kontrollieren und die potenzielle Rebellion und den Widerstand der globalen Arbeiterklasse einzudämmen. Dabei sind diese Methoden, also Polizei, Grenzen, Knäste, Gefängnisse, nicht mehr nur Instrumente des Kapitalismus, sondern sie sind aktive Treiber der Faschisierung, in der wir uns gerade befinden. Deswegen muss unser Kampf gegen staatliche Gewalt, gegen Polizei, gegen Knäste und Grenzen, gegen die Verwahrung sowie die Kriminalisierung von Armut und Migration international, antikapitalistisch, ablutionistisch statt reformistisch sein. Für unsere Geschwister kämpfen heißt die Macht der Polizei und weiterer strafender, aber auch disziplinierender Institutionen zurückzudrängen. Es heißt Entkriminalisierung von Migration und Armut und Unterstützung für Menschen, die psychisch krank gemacht sind und dabei ihre Selbstbestimmung respektieren. Es heißt aber auch, nicht einfach nur gegen Polizei, Grenzen oder Knäste kämpfen. Es geht um die Abschaffung der Verhältnisse, die diese Gewalt, Armut, Ausbeutung und Zerstörung unserer aller Lebensgrundlagen erst und immer wieder produziert. Und das kann nicht in Kleingruppen passieren, liebe Genossinnen, oder im Einzelfokus. Nicht durch Sektiererei oder Identitärerei, sondern durch die Mobilisierung der Massen gegen dieses System. Und gegen die systematische Ermordung, die Einsperrung, die Kriminalisierung in den städtischen Armutsvierteln. Und wir müssen uns verbinden mit den migrantischen Arbeitskämpfen und den nicht-migrantischen. Sowie der Antikriegsbewegung. Free Gaza, Free Palestine, Free Sudan, Free Congo. Wir fangen nicht von null an. Liebe Genossinnen, liebe Geschwister. Gerade seit den Protesten in 2020 und auch schon davor haben sich viele radikale Initiativen und Gruppen gegen polizeiliche Gewalt und gegen Knäste gegründet, die die Systemfrage in den Mittelpunkt stellen und nicht einfach irgendwelches Wischiwaschi-Antidiskriminierung. Join an organization. Organisieren wir in und mit der Breite der Klasse. Setzen wir die Kämpfe stärker ins Verhältnis, über die Identitäten hinaus. Denn united, the people will never be defeated. Für Mutombo, no justice, no peace. Tear down these walls. Abolish all prisons and police as in abolish capitalism. Enden möchte ich mit einem Call and Response. Einem Zitat der Revolutionärin Assata Shakur, die vor anderthalb Wochen im kubanischen Exil verstorben ist. It is our duty to fight for freedom. It is our duty to win. We must love each other and support each other. We have nothing to lose but our chains. Danke schön. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.